Dankeschön. Als nächstes haben wir einen Song. Da sollte man nicht so genau auf den Titel achten. Den spielen wir schon länger und wir warten immer darauf, dass es das letzte Mal ist. Aber es ist nie das letzte Mal. Hoffentlich so bald nicht. Der letzte Tanz.